zumal das auch der Klimarettung geholfen hätte. Jetzt muss der fehlende Strom über Kohlekraftwerke erzeugt werden, die anders als Kernkraftwerke klimaschädliches CO2 produzieren. Mit diesem Zugeständnis hätten sich die Grünen in der Bevölkerung die Unterstützung erkauft, die erneuerbare Energie umzubauen und ja, es vielleicht sogar hinbekommen, dass die breite Bevölkerung Wärmepumpen in ihren Häusern akzeptiert hätte. Die Grünen entschieden anders. Viele Menschen verstanden die Entscheidung nicht und die katastrophale Informationspolitik bei der Vorbereitung des Heizungsgesetzes ließ das grüne Wunder zerplatzen wie einen Luftballon. Aus vormaligem Verständnis für eine Klimapolitik wurde innerhalb eines Jahres Ärger, den die AfD gezielt anzufeuern verstand. Die Hetzkampagne der AfD gegen die Grünen ist gleichwohl durch nichts zu rechtfertigen und neben der Russlandpolitik und den Vertreibungsfantasien ein weiterer Baustein der Entgrenzung der Partei. Aber die Grünen hätten es im Frühjahr 2023 in der Hand gehabt, der Bundesrepublik eine andere Richtung zu geben. Leider haben sie diesen historischen Moment verpasst. Viele Menschen fühlten sich auf einmal überfordert und verunsichert. Das russische Gas war weg, die Kernkraft war weg, die Stromkosten stiegen, Verbrenner sollten durch Elektroautos ersetzt werden und zu Hause sollte ebenfalls mit Strom geheizt werden. Das befeuerte den Aufstieg der AfD. Allerdings nicht so sehr auf Kosten der Grünen. Verlierer waren vielmehr die Koalitionspartner FDP und SPD, die den Entschluss mitgetragen hatten. Viele ihrer Wähler, vor allem die der SPD, liefen über und wählten auf einmal die AfD. Die SPD verlor in Bayern fast 5 Prozentpunkte. Die letzte Generation überspannt den Bogen. Während viele Menschen durch die erratische Klimapolitik der Grünen immer mehr verunsichert wurden, tauchten auf einmal junge Männer und Frauen in roten Westen auf und klebten sich auf die Straße, auf Landebahnen und beschmierten das Denkmal des Grundgesetzes mit Farbe. Sie nannten sich Letzte Generation. Für die Letzte Generation ging die Klimarettung zu langsam. Sie sah ihren Protest als Notwehr gegen den Klimakollaps und wollte das Leben deshalb im Jetzt stoppen, um darauf aufmerksam zu machen. Das Problem? Sie blockierten auch Menschen, die täglich zur Arbeit fuhren. Menschen, die in ihren verdienten Urlaub fahren wollten. Menschen, die in täglicher Arbeit versuchten, über die Runden zu kommen. Während die letzte Generation über ihre Kanäle in ihrer Blase ihre Aktionen feierte, war die Mehrheit der Menschen von den Jungen und Mädchen in roten Westen nur noch genervt. Angefeuert wurde das von der Welt und Bild, die über die Klimakleber mit immer größerer Verachtung berichteten.